Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im Sommer gibt es ja wieder Klimacamps in der Lausitz und im Rheinland. Und wir haben uns mit zwei Menschen von Ausgekohlt getroffen, die mit dem Klimacamp im Rheinland zu tun haben. Und ich würde gerne erstmal wissen, was ist denn das Klimacamp überhaupt? Ja, Klimacamps kommen eigentlich ursprünglich aus Großbritannien, sind da entstanden. Und die Klimacamps basieren so auf so einem Vier-Säulen-Modell. Es geht dabei um Vernetzung, es geht um Bildung. Es geht um Aktionen und alternativen Leben. Und all das wollen wir da auf dem Klimacamp machen. Wir machen das jetzt schon seit 2010. Und die letzten Jahre waren wir immer beim Tagebau Hambach in der Region, wo auch der Hambacher Forst ist und die Waldbesetzung dort. Und dieses Jahr sind wir beim Tagebau Garzweiler. Warum habt ihr jetzt den Ort geändert? Warum ist es nicht mehr am Tagebau Hambach wie die Jahre davor? Grundsätzlich war es so eine politisch-strategische Entscheidung. Einerseits, weil es von Politik seitens eine sogenannte Absichtserklärung gibt, den Garzweiler Tagebau zu verkleinern. Das heißt nicht, dass sie das tun, das ist quasi eine Absichtserklärung. RWE findet das natürlich nicht gut. Geht halt quasi dagegen an und wir wollen einerseits aufgrund von dieser Thematik hin, dorthin, um zu zeigen, wir haben das auch im Blick und auch weil es für uns Möglichkeiten gibt, dort in einem Dorf das Klimacamp zu machen, wo der Bagger quasi schon vor der Tür steht. Also es ist direkt sichtbar, wenn man am Rand von dem Dorf steht, dass dort schon der Bagger ist und genau, dieses Bild war uns auch sehr wichtig. So Umsiedlungsprozesse sind ja nicht die einzigen Probleme, die so Braunkohletagebau mit sich bringt. Was spielt denn da noch eine Rolle beim Widerstand gegen die Kohle? Oder was ist so die Motivation? Ja, also ihr müsst euch das rheinische Braunkohlerevier, was so zwischen Köln und Aachen liegt, ist der größte Tagebau Europas. Der Tagebau Hambach gehört dazu. Und insgesamt ist das ganze rheinische Braunkohlerevier die größte CO2-Quelle in Europa. Jedes Jahr werden da 100 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Und dadurch wird natürlich das Weltklima weiterhin massiv angeheizt, obwohl eigentlich diese Politik zurzeit eine ganz andere ist. Braunkohle hat den größten Anteil im Energiemix in Deutschland. Und auch die lokalen Auswirkungen sind eben verheerend. Einmal, wie du gerade eben angesprochen hast, mit den durch das Abbaggern der Dörfer und die Umsiedlungen, die damit verbunden sind. Und dann eben die Zerstörung von einem sehr alten Wald, den Hambacher Forst. Gegen die Abholzung gibt es ja auch seit 2012 die Waldbesetzung im Hambacher Forst. Dann die Zerstörung von sehr fruchtbaren Ackerboden, sogenannten Lörsboden. Und eben die Freisetzung von Feinstaub, wodurch teilweise sogar radioaktive Partikel in die Luft freigesetzt werden. Das heißt, die Krebsraten oder die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, steigt massiv in der Region. Ich kann mir vorstellen, dass RWE das nicht so gerne sieht, wenn sich da so Aktivistis breit machen im Sommer. Was haben die denn bisher so gegen euch unternommen in den letzten Jahren? Also dieses Jahr wiederholt sich quasi ein ähnliches Szenario wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat RWE massiv versucht zu verhindern, das Klimacamp zu verhindern, indem es uns zum Beispiel, der Zugang zu Wasser erschwert wurde, dass wir nicht auf eine bestimmte Fläche drauf durften. Zum Glück gab es dort einen Bauer, der halt uns eine Ausweichfläche gegeben hat und quasi durch die Hand der Polizei gab es, also die kreativsten Auslegungen von dem Versammlungsgesetz. Zum Beispiel durften auf der Campfläche keine Schlafzelte aufgestellt werden, es durfte keine Versorgungsstruktur aufgestellt werden. Und das hat natürlich das Camp schon eingeschränkt, aber also räumlich eingeschränkt. Es waren sehr enge Verhältnisse dort. Aber trotzdem hat das Camp stattgefunden und war sehr kraftvoll und sehr widerständig und alles in allem ein großer Erfolg. Und dieses Jahr, ja, wie ich gerade schon sagte, wiederholt sich das Szenario. RWE versucht wieder massiv das Klimacamp zu verhindern. Jetzt haben sie allerdings noch, wie ich finde, echt widerliche Methoden halt dazu genommen. Dieses Jahr wird wie gerade schon gesagt, das Klimacamp am Tagebau Garzweiler stattfinden. Genauer gesagt in dem Dorf Borschemich. Wir hatten dort Kontakt zu zwei Brüdern, die dort eine Gärtnerei betreiben und auch sehr gegen RWE eingestellt sind und zu uns gesagt haben, ja, ihr könnt auf unser Gelände kommen und wir unterstützen euren Widerstand. Nachdem wir das quasi öffentlich gemacht hatten auf unserer Homepage, kamen halt sofort RWE-Vertreter dort vorbei und haben die Brüder noch mehr, als sie es sonst schon taten, unter Druck gesetzt. Und haben zum Beispiel gesagt, dass die Abfindungssumme quasi, wenn sie quasi umgesiedelt werden, massiv verringert wird, wenn sie uns halt quasi auf ihre Fläche lassen. Und das war für die, also das wäre für die beiden Brüder ein finanzieller Ruin gewesen. Also die genaue Zahlen will ich jetzt nicht nennen, aber die Summe, die sie halt weniger gekriegt hätten, das wäre ein finanzieller Ruin für sie gewesen. Und dazu kam auch noch, dass seitdem es bekannt war, dass die Gärtner uns unterstützen, waren jeden Tag Polizei dort vor Ort, auch teilweise vollbesetzte Mannschaftswagen und haben eine Stimmung kreiert, die einfach sehr, sehr viel Druck ausgeübt hat. Genau, das war die... Das ist die eine Fläche, die wir hätten kriegen können. Bei der anderen Fläche war das ein Bauer aus einem Dorf nebenan, der schon anfangs auch überhaupt nicht mit Namen genannt werden wollte, in weiser Voraussicht. Dann hat sich quasi auch bewahrheitet, warum. In dem Dorf gab es nur noch zwei Bauern, die Land hatten, beziehungsweise auch von RWE gepachtet hatten. Und als wir dann halt auch wieder öffentlich gemacht haben, dass wir bei einem unbestimmten Bauern in diesem Dorf halt eine Campfläche bekommen, standen am nächsten Tag RWE-Vertreter vor seiner Tür und haben ihm quasi so beigebracht, dass wenn er uns unterstützt, dann kann er seine Hektar Weizen, die er von RWE pachtet und eigentlich abernten darf, vergessen. Die würden sie quasi platt machen und das hätte für ihn ebenfalls wie für die Gärtner auch den finanziellen Ruin bedeutet. Also ja, und jetzt ist es halt so, dass wir im Endeffekt kurz vor dem Camp, das beginnt am 23.07. und geht bis zum 3.08. quasi ohne Campfläche dastehen und wir uns jetzt quasi kreative andere Möglichkeiten ausdenken müssen und können, wie das Camp dort stattfinden kann. Genau, und das ist auch nochmal ein Aufruf an, kommt zum Klimacamp, unterstützt den Widerstand gegen den Braunkohleabbau, obwohl es relativ weit weg ist vom Hambacher Forst, ungefähr 50 Kilometer es wird einen Shuttle dorthin geben, das heißt, man kann auch zur Hambacher Forstbesetzung fahren. Genau, ja. Kommt alle ins Rheinland. Okay, vielen Dank. Inzwischen haben sie zwar Flächen fürs Camp gefunden, aber RWE ist immer noch da. Also nichts wie hin zum Klimacamp im Rheinland. das vom 26. Juli bis zum 3. August in Borchemich stattfinden wird. Wer mehr wissen will, findet alle Infos unter www.klimacamp-im-rheinland.de. Natürlich haben wir das Klimacamp in der Lausitz nicht vergessen. Mehr Infos dazu gibt es in unserem nächsten Podcast.